Erster in der Nacht wird Amob angegriffen und zerstört. Auch Kirmob wird in der Nacht vernichtet. Zweiter, die Leute von Dibon gehen auf einen Berg, um zu weinen. In Nebo und Medeba weinen die Menschen in Mob. Sie haben keine Haare mehr und ihre Bärte sind abrasiert. Dritter, in den Straßen tragen sie Trauerkleidung. Auf den Dächern und Märkten weinen alle Menschen sehr. Vierter, die Städte Hesbon und Eleale klagen laut. Man hört ihr Schreien bis Jahatz. Die Soldaten von Mob schreien und ihre Herzen zittern. Fünfter, ich bin traurig wegen Mob. Die Menschen fliehen bis Zor und Egla. Sie gehen weinend den Weg nach Luhit hinauf. Auf dem Weg nach Horonaim schreien sie. Sie sind sehr traurig über die Zerstörung. Sechster, das Wasser in Nimrim verschwindet. Das Land wird zur Wüste. Das Gras wird trocken und die Pflanzen sterben. Alles Grüne ist weg. Siebter, die Menschen nehmen ihre letzten Dinge und Vorräte mit. Sie tragen sie über den Bach. Achter, man hört Klagen überall in Mob. Das Weinen ist laut bis Eglaim und bis zum Brunnen Elim. Neunter, das Wasser in Dimon ist voller Blut. Gott bringt neues Unglück über Dimon. Ein Löwe wird die Überlebenden von Mob angreifen. Er wird auch den Rest des Landes angreifen.